Kundgabe 6354. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.09.1955. Gott will, dass wir leben. Für die Seligkeit habe ich euch erschaffen, für das Leben, nicht aber für den Tod, für ein unwürdiges Dasein, das nicht meiner Liebe und Weisheit entspricht, das niemals ein vollkommener Zustand genannt werden kann und doch euer Los ist, die ihr gefallen seid. In aller Vollkommenheit seid ihr aus mir hervorgegangen. Was ihr aber jetzt seid, ist keineswegs mehr vollkommen. Vielmehr muss es gegensätzlich beschrieben werden, denn ihr habt völlig andere Form angenommen. Ihr seid aus eigener Schuld zu Geschöpfen geworden, die kein Recht dazu haben, sich Geschöpfe Gottes zu nennen, weil das, was ich einst geschaffen habe, höchst vollkommen war und das, was nun noch besteht, gänzlich von dieser Vollkommenheit abgewichen ist. Und es gehört dennoch mir noch an, denn es ist meine Kraft, die sich in meinen Geschöpfen zum Ausdruck brachte. Und diese Kraft gehört mir bis in alle Ewigkeit. In dem Zustand aber, in dem ihr jetzt seid, seid ihr endlos weit von mir entfernt. Und es bedeutet dies, dass ihr dadurch auch das Leben verloren habt, weil Leben heißt, die Kraft zu nützen in Liebe und Weisheit. Ihr aber weder Kraft besitzet zum Wirken, noch solche in Weisheit und Liebe verwerten würdet. Ihr seid tote Geschöpfe, wenngleich ich selbst euer Ausgang war. Ich aber will, dass ihr lebet, dass ihr wieder mir nahe seid, so dass ich euch mit Licht und Kraft versorgen kann, die ihr nützen sollet in meinem Willen. Denn dies ist eure Bestimmung, die ihr einstmals auch erfüllen werdet und dann auch unbeschreiblich selig genannt werden könnet. Zum Leben habe ich euch geschaffen, und will ich, dass ihr wieder zum Leben zurückkehret, dann muss ich selbst mich eurer annehmen. Denn von selbst erreichet ihr es nie, weil ihr kraftlos seid und ohne Kraft euch niemals aufzuschwingen vermöget in die Sphären, wo ununterbrochenes Leben ist. Ich selbst muss euch die Kraft zuführen. Ihr aber müsstet meine Kraft annehmen. Ihr müsstet euch durchstrahlen lassen wie einst, als ihr noch mir nahestandet und selig waret. Ihr müsstet euch wieder mir zuwenden, wie ihr euch einst freiwillig abwandtet von mir. Ihr müsstet mich anerkennen als euren Gott und Schöpfer von Ewigkeit, wie ihr einst mich verließet, weil ihr euch weigertet, mich anzuerkennen als Kraftquell, als Vater, der euch ins Leben rief. Ihr müsstet euch völlig wandeln, ihr müsstet wieder werden, was ihr waret von Anbeginn. Wollet ihr licht und kraftvoll und ewig selig sein? Wollet ihr leben und wirken gemäß eurer Bestimmung? Und diese Wandlung muss euer freier Wille zu Wege bringen, wie einstmals dieser freie Wille alles hingab, was euch zu einem göttlichen, vollkommenen Wesen stempelte. Ich selbst will euch das Leben wiedergeben, denn meine Liebe will euch nicht in dem toten Zustand belassen, der nimmermehr Seligkeit oder Erfüllung bedeuten kann. Aber ihr müsstet auch bereit sein, das Leben anzunehmen. Ihr müsstet euch mir völlig ohne Widerstand hingeben, dass ich euch wieder formen kann zu meinem Ebenbild, was jedoch unmöglich ist, solange ihr mir Widerstand leistet. Gebet euren Widerstand auf, und ich schenke euch ein ewiges Leben in aller Herrlichkeit. Entfliehet dem Tode, indem ihr zu dem rufet, der selbst das Leben ist, von Ewigkeit. Lasset euch nicht in der Tiefe, in der Nacht des Todes festhalten, sondern rufet nach dem, der eure Fesseln lösen kann und euch die Freiheit gibt. Erkennet den an, gegen den ihr einstens euch versündigt habt durch eure Abkehr, durch die Abwehr seiner Liebe, die für euch Leben bedeutet. Er wird euch immer wieder seine Liebekraft zuwenden, so ihr sie nur begehret, und euch ihm übergebet. Ich will euch erwecken zu neuem Leben, und nimmermehr werdet ihr euch dann kraftlos fühlen. Und bald werdet ihr dann auch erkennen, woher ihr gekommen seid, was ihr waret, was ihr seid und was ihr wieder werden sollet. Und ihr werdet voll bewusst streben nach der einstigen Vollkommenheit. Ihr werdet zu leben begehren und auch das Leben erhalten. Ihr werdet schaffen und wirken können in Licht und Kraft und wieder zum Leben erwecken wollen, was tot ist und unselig. Ihr werdet mir eure ganze Liebe schenken und nun meine Kinder sein und bleiben auf ewig. Amen.